Hallo, hier ist Konrad Bösherz. Ihr kennt mich in Detektiv Conan als Mann mit gleich drei Gesichtern. Aber habt ihr auch schon vom einmaligen Conan-Cast gehört? Hier erfahrt ihr alle Neuigkeiten rund um Detektiv Conan aus den verschiedensten Ländern und weiteres zu Gosho Aoyama und seinen Werken. Oh, da kommt der nächste Kunde. Viel Spaß euch. Macht's gut. Hallo und herzlich willkommen zum Conncast News Podcast Nummer 9 2024, wo wir über die News aus dem August 2024 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen in diesem, ja, doch heißen Conan-Monat, will ich sagen. Und auch mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke. Von meiner Seite auch liebe sonnige Grüße aus Stuttgart an alle. Ganz genau, es war ein heißer Conan-Monat. Wir haben ganz, ganz viele News im Bereich Anime in Deutschland. Da steht am Anfang gleich mal diverse News von der Animagic 2024. Die war ja Anfang August und da gab es ein großes Crunchyroll-Panel mit ganz vielen Infos zu Film 25, 26 und 27. Olli, du warst ja da. Wie war dieses große Crunchyroll-Panel so? Ja, das war sehr ereignisreich und erlebnisreich, sage ich mal. Wir hatten ja letztes Jahr die ganze Enthüllung mit Film 26, wo wir auch live dabei waren und das Ganze miterlebt haben. Daher nochmal vielen Dank an Crunchyroll und Kevin und so. Das war echt wirklich eins der Highlights. Da hat man sich natürlich noch mit dran erinnert. Diesmal saß man in Anführungszeichen nur im Publikum. Aber trotzdem, allein, dass wir halt so viele Sachen aus dem Anime-Bereich und für uns speziell im Conan-Bereich dann präsentiert bekommen haben, was man ja vorher so noch nie gehört hatte, das war schon wirklich auch mit eines der Messe-Highlights. Und ja, dann eben entsprechend schön zu sehen, was Crunchyroll da alles angekündigt hatte. Das war dann doch, ja, sehr schön und hat mich wirklich gefreut, dass live mitzuerleben und so ein bisschen mitzufiebern, wenn sie dann so am Anfang gesagt haben, ja, und wir haben auch noch was ganz Spezielles für Conan so. Keiner wusste, hä, was kommt denn, wie und was. Und dann saß man da so und dann immer nach jedem Panel oder Ankündigung dann so, ja, und jetzt das Nächste. Und dann, oh, kommt jetzt das mit Conan? Kommt jetzt das mit? Das war wirklich schön. Und ja, auch was sie dann da eben entsprechend im Einzelnen präsentiert haben. Hat mich sehr gefreut, auch wenn es ja teilweise etwas ärgerlich war, so die Special Box, die man sich ja im Prinzip, wenn man beides schon hat, nicht unbedingt zulegen braucht, war da so ein bisschen schade wegen der ganzen Extras und so. Da war ich dann persönlich so ein bisschen, dachte ich so, oh ja, finde ich eigentlich sehr gut, aber ich habe schon beides, da würde ich mir das jetzt irgendwie nicht nochmal zulegen wollen. Ja, aber trotzdem, für alle, die es noch nicht haben, ein super Angebot und ja, auch die Trailer dann zu sehen, was sie da kinomäßig hatten, wirklich war sehr schön. Ja, diese Deluxe Box mit Sticker, Poster, 84-seitiges Booklet und Artwork und so ist natürlich schon fies, weil dadurch wird die Box dann auch für Leute, die das beide schon haben, dann doch wieder interessant, weil wenn man beide schon hätte, kann man einfach sagen, ja, egal. Aber mit diesen ganzen Extras, das ist dann schon verlockend, auch wenn der Preis dann schon sehr, sehr hoch ist. Vielleicht dann wird es wieder einige Leute geben, die dann ihre bisherigen Editionen vielleicht noch wieder Secondhand verkaufen und sich dann die Deluxe-Box holen. Das ist ja auch immer eine Option. Genau, das wurde dann nochmal ausführlicher gesagt. Auch das Film 26, das schwarze U-Boot, zu Crunchyroll kommt, aufs Streaming, wurde da auf diesem Panel angekündigt. Damals noch ohne genaues Datum, inzwischen ist das aber schon erschienen. Und dann natürlich die großen News zu Film 27, wo wir auch drin hatten, noch als exklusives Extra-Schmankerl, wie Kevin das so schön geschrieben hat, dass die Synchronisation am 1. August startete und dass die Synchronsprecher für Kogoro Mori, Professor Agasa und Yusaku Kudo schon feststehen, damals schon, und dass im Fall von Kogoro ein äußerst aufwendiges Casting in Abstimmung mit TMS Entertainment durchgeführt wurde. Das stand zu dem Zeitpunkt also schon fest. Es wurde da aber noch nicht enthüllt und wie wir jetzt ja wissen, sollte es tatsächlich bis zum Kinostart am 27. August nicht offiziell angekündigt worden sein, wer diesen Charaktere neu spricht. Besonders bei Kogoro waren die Fans ja sehr erpicht darauf, das vielleicht zu wissen. Aber Crunchyroll hat sich da in Schweigen gehüllt, weil, so wie ich das verstanden habe, ist die offizielle Linie, sie wollten einfach dass die Leute mit einem offenen, ja, mit einem Open Mind ins Kino gehen und sich dann nicht mit einer vorgefertigten Meinung da gehen, sondern die Performance firsthand auf sich wirken lassen und nicht schon irgendwie einen Monat lang wütend sein, weil, oh, er passt ja überhaupt nicht und so. Genau, das hatte René dann im Panel extra gesagt, dass sie eben bewusst die Sprecher noch nicht bekannt geben, weil man eben, ja, sich ein eigenes Bild von der Stimme machen sollte. Und wenn man jetzt den Namen schon gesagt hätte, dann hätte man eben entsprechend, ja, sich schon irgendwie vorher ein Bild gemacht, anhand von vergangenen Rollen vielleicht oder so. Und ja, dann hätten die Fans im Vorfeld schon gesagt, ah ja, ob das so passt, ne, der und der wird sein. Ah, guck mal, der hat den Charakter gesprochen, der jetzt da drauf, weiß ich nicht. Oder die ganz besonderen Hater, was weiß ich, was die sich wieder hätten einfallen lassen. Also von daher hatten sie das eben bewusst so auch gesagt, dass die Sprecher nicht bekannt gegeben werden. Und ich persönlich finde, es war eine gute Entscheidung, weil so hat man wirklich, ja, im Film sozusagen, wenn man die deutsche Synchronisation dann gesehen hat, da konnte man dann wirklich sich bewusst machen, okay, guck mal, da verhält sich Kogoro so und so und der hat das jetzt so gesagt und betont und Jörg hätte es genauso gemacht oder vielleicht andere, wie auch immer. Da konnte man dann wirklich sich selber ein eigenes Bild von machen und ja, ich denke, das war eine sehr gute Entscheidung von Crunchyroll damals auf der Animagic. Ich meine, die Hater finden ja auch immer wieder einen neuen Grund, warum man sich über irgendwas aufregen kann. In dem Fall wurde halt vor allem viel gemeckert, dass halt nicht bekannt gegeben worden, wer es ist. Das sind jetzt nicht zwingend die Hater, aber ich fand halt, egal was du machst, deine Entscheidung wird egal wie kritisiert, aber so wie du das gesagt hast und wo es auch auf dem Panel gedacht ist, da war ein Gedankengang hinter. Man hat sich Gedanken gemacht und nicht einfach irgendwie entschieden, sondern hat sich überlegt, wie kriegen wir die Fans am ehesten auf die Seite des neuen Sprechers? Wie geben wir dem am besten eine neue Chance oder eine Chance quasi. Und ich finde, die Methode, die sie jetzt gewählt haben, ist in meinen Augen definitiv die beste. Man hat vorher kein Bild, man wartet nur darauf, dass diese Stimme ertönt und entweder passt sie in dem Moment zu dem, was Kogoro auf dem Bildschirm tut oder nicht, oder es passt nicht. Und genau das soll ja auch nur darüber entscheiden und nicht, was derjenige vorher gemacht hat, sich die Stimme schon mal anhören und so weiter und so fort. Das verfälscht halt diese Meinung und ich finde, das hat gut geklappt, deswegen muss ich auch sagen, gut ab, das ist gelungen und eine gute Entscheidung und ich glaube, der Großteil der Fans kann damit auch leben und wird dem Synchronsprecher im Endeffekt auch eine Chance geben, weiterhin Kogoro zu vertonen. Genau, und dann hatten wir im Laufe des Augusts ganz viele kleinere Promo-Sachen. Es wurden zwei Teaser veröffentlicht, also mit Teaser-Clips mit deutscher Synchronisation. Dann wurde der Kinotermin in der Schweiz bekannt gegeben. Da startet das ab dem 29. August in den Kinos. Wir hatten eine schöne News mit Details zur Synchronisation, mit auch einem sehr schönen Bild mit Tobias Müller und Karin Lehmann und Henning Frenzel und Thomas Funk. Und wo wir dann auch da eine News haben konnten, von wem zwei der filmexklusiven Charaktere gesprochen werden. Das Bild war auf jeden Fall sehr schön, hat viele Fans bestimmt sehr gefreut. Und dann gab es die vielleicht größte Promo-Aktion, die wir auch sehr unterstützt haben auf unserem Discord-Server, auf ConNews mit News und auch im ConWiki mit einem Banner. Es gab ein großes Gewinnspiel zu Film 27, Kaito Kids große Schatzsuche. Quasi in der letzten Woche vor dem Kinostart gab es dieses Gewinnspiel, wo es ein Rätsel zu lösen gab, beziehungsweise zwei Rätsel, die ja dann jeweils einen Hinweis für ein Lösungswort gegeben haben. Und da konnte man dann teilnehmen und kriegt vielleicht dann ordentliche Gewinne. Und die Gewinne waren schon sehr beachtlich, muss man sagen. Der Hauptpreis, ein Grußvideo von den japanischen Stimmen von Kaito Kid und Heiji Hattori, also Kape Yamaguchi und Ryu Horikawa. Film 23 auf Blu-ray, das war ja der letzte Kaito Kid-Film. Ein Acryl-Diorama zu Film 26, eine Tasse und ein vielleicht mit das Wichtigste, ein Poster signiert von all den hauptsächlichen japanischen Synchronsprechern, also Minami Takayama, Kape Yamaguchi, Ryo Horikawa, Wakana Yamazaki, die Ran spricht, und Yuko Miyamura, die Kazuha spricht. Und dann gab es auch noch für fünf weitere Gewinner, nicht den Hauptpreis, aber einen kleinen Preis quasi, nämlich auch nochmal Film 23 auf Blu-ray, das Acryl-Diorama, eine Tasse und ein signiertes Shikishi, also das sind diese, kennt man vielleicht diese quadratischen Autogrammkarten, wo dann auch drauf gezeichnet wird oder Autogramme gemacht werden, ist in Japan ganz bekannt, mit auch wieder Autogramm von Kape Yamaguchi und Ryo Horikawa. Die haben sie ordentlich arbeiten lassen auf der Animagic scheinbar. Und genau, dann gab es dann zwei Rätsel. Rätsel 1 gibt den ersten Teil des Lösungsworts und Rätsel 2 den zweiten Teil. Und damit findet man dann einen Ort in Deutschland und das ist das Lösungswort dann quasi. Und dann hat man dann an dem Gewinnspiel so teilgenommen und ist dann potenziell einer der Gewinner. Ja, das war somit die größte Aktion und da waren wir ja von ConNews auch sehr dran eingebunden, dank unserer guten Beziehung, unserem guten Kontakt zu René von Crunchyroll. An dieser Stelle da auch nochmal vielen Dank für. Ich persönlich fand jetzt die Rätsel sehr leicht, aber ich bin auch bei ConNews sehr tief drin. In unserem Discord-Server wurde viel mitgerätselt und dann gab es auch ganz viele Leute, die sich nicht so ganz so vielleicht tief drin waren und dann ein bisschen Hilfe gebraucht haben. Und da haben die Leute auch zusammengeknobelt und es wurde nicht gleich einfach jedem, als der Erste es gewusst hat, wurde es dann nicht jedem gleich verraten, sondern man hat die Leute dann auch wirklich nur so ein bisschen mit Tipps unterstützt. Und das war eigentlich ganz schön zu sehen, wie dann die Knobelei so da war. Und dann ist es wahrscheinlich dann auch für einen Großteil der Fans eine sehr spaßige Aktion gewesen, würde ich sagen. Ja, war eine super Aktion, dass man aktiv als Zuschauer miträtseln konnte. Die Preise locken natürlich auch. Und um da nochmal kurz die Brücke zur Animagic zurückzuschlagen, du hast es gesagt, die beiden Sprecher haben gearbeitet. Aber wir hatten ja auch als besonderes Schmankerl, sage ich auch mal, durften wir sogar die ersten 30 Minuten des Films auf der Animagic sehen, mit japanischer Synchro, mit Untertiteln, und dann waren die beiden Sprecher halt auch entsprechend dabei. Das haben wir auch auf Social Media geteilt und das war auch mit ein Event. Und ja, wenn man dann jetzt noch sozusagen diese Grußbotschaft von denen bekommt, wenn man dann vielleicht sogar live bei dem Event mit dabei war, also das ist auf jeden Fall eine gelungene Erinnerung und ja, auf jeden Fall sehr tolle Preise, die man da gewinnen konnte. Und ja, dieses aktive Miträtseln ist, denke ich mal, eine super Aktion, weil ich denke, die Conan-Fans sind eben auch Rätsel- und Mystery-Freunde. Und wenn man da entsprechend miträtseln kann, vielleicht auch mit anderen zusammen, wenn man sich so zusammenschließt, dann, denke ich, ist das eine sehr gute Aktion gewesen. Und von daher, ja, vielen Dank an Crunchyroll auch von mir nochmal, dass wir da aktiv als ConNews mitwirken durften. Und ja, ich hoffe, alle hatten viel Spaß und die entsprechenden Gewinner erfreuen sich an dem, was sie bekommen haben. Ich muss auch sagen, ich fand die Sache super. Ich finde auch, dass, auch wenn natürlich das Rätsel jetzt nicht das Schwierigste aller Rätsel ist, aber ich meine, die wollen ja auch, dass möglichst viele trotzdem teilnehmen können an einem Gewinnspiel, dass sie möglichst viele Leute auch abholen und mit einbinden. Und man hat ja wirklich gesehen, was so ein Rätsel bewirkt. Die Leute haben auf dem Discord diskutiert und dadurch, dass nicht direkt die Lösung einfach rausgegeben worden ist, kam es halt wirklich zu diesem, ja, ich weiß nicht, so eine Art von Gruppengefühl auf eine gewisse Art und Weise. Es war sehr schön zu beobachten. Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass das mal versucht worden ist. Ich denke, es ist halt auch ein Aufwand und man weiß halt auch nie, wie es ankommt, wenn man sowas organisiert. Und hofft dann einfach, dass die Leute das reizt, dass sie daran teilnehmen und dass es halt einen positiven Effekt hat und man da nicht irgendwie, ja, im Endeffekt die Lösung einfach überall verteilt wird. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es auf anderen Kanälen war. Ich war jetzt nur auf dem Discord unterwegs, ob das jetzt an anderer Stelle, wie zum Beispiel in den Kommentaren unter dem Artikel, direkt gespoilert worden ist. Das weiß ich nicht, aber trotzdem so ein Grund, der Grundgedanke auf dem Discord ist gerade auf jeden Fall erhalten geblieben. Das fand ich eigentlich das Coolste daran. Natürlich sind die Sachen, die man gewinnen kann, auch cool, aber dieses Gemeinschaftsgefühl dann so zu sehen und dieses Interesse der Leute daran, das fand ich irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise auch noch schön. Ich meine, am Ende wird es irgendjemand, oder ich glaube, es waren insgesamt 5 Personen oder so, die etwas gewinnen können, oder 6, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber 5 weitere Gewinner und einen Hauptpreis. Also 6 Leute werden das gewinnen. Aber irgendwie hat ja jeder was gewonnen an der Aktion. Also ich hoffe, dass das die Leute von Crunchyroll sehen, dass solche Sachen Anklang finden und dass das wirklich auch die Fangemeinschaft stärkt. Ja, das sehe ich genauso. Das war echt eine tolle Aktion. Und dann hatten wir noch die FSK-News, die übliche. Oh Wunder, mal wieder ab 12 freigegeben, wie jeder andere Film außer Film 2. Und ja, wie gesagt, dann noch den zweiten Teaser, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und dann am 27. August war es dann soweit. Der Film lief in den Kinos ab dem Termin. Das hatten wir ja schon letztes Jahr gesagt mit dem ab dem, aber dieses Jahr ist es noch mehr wirklich ab dem, weil es gab danach auch einige Termine. Und wenn ihr den Podcast jetzt hört, direkt am Sonntag, dem 1.9., gibt es vielleicht auch nächste Woche noch Termine, je nachdem, in welchen Kinos ihr vor Ort habt. Guckt da also gerne mal rein, wenn ihr es bis jetzt verpasst habt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also es kann immer noch mal mehr Termine geben. Es ist nicht mehr nur dieser eine Crunchyroll Anime Night, dieser eine Event-Tag. Und ja, im Kino konnte man dann auch die neuen Sprecher hören. Kogoromo Ri wird von Dirk Bublis synchronisiert. Professor Agatha von Peter Reinhardt und Yusaku Kudo von Jan Kurpjuweit. Professor Agatha und Yusaku Kudo haben jetzt nicht so die großen Rollen in dem Film, aber Kogoro schon mehr. Da gab es natürlich schon viele Eindrücke im Internet auch. Und Olli und Wiebke, wie haben euch denn die neuen Sprecher und wie hat euch der Film im Kino denn so gefallen? Also mir hat er gut gefallen. Also die Sprecherauswahl erstmal hat mir gut gefallen. Ich bin da persönlich leider auch nicht mit so einem wirklich heraushörendem Ohr gesegnet. Dementsprechend hat mich da auch jetzt nicht wirklich irgendwas großartig gestört. Natürlich bei Kuro kriegt man das mit, aber ich wusste es ja auch schon vorher, dass da eine neue Stimme sein wird. Dementsprechend, ja, ein bisschen Bias ist dann natürlich da. Aber ich fand, es war gut. Es hat sich überhaupt nicht unnatürlich angefühlt in irgendeiner Art und Weise. Es hat einen nicht irgendwie von Kopf gestoßen als langjähriger Kurumori-Stimmenhörer. Das war alles hervorragend. Zum Film selber habe ich gerade, wo du die FSK 12 News gebracht hast, habe ich mich gefragt, ob man vielleicht den Film nur bis 12 gucken darf, weil danach hat man irgendwann Physikunterricht gehabt und dann wird es schwierig mit Detektiv-Kon-Film gucken. Naja, sagen wir es mal so. Ich fand Film 26, glaube ich, deutlich besser als Film 27. Mir waren manche Stellen einfach zu high pace. Ich weiß nicht. Also manche, so gerade der Anfang, irgendwie, vielleicht lag es auch daran, ich bin irgendwie nicht so gut in den Film reingestartet aufgrund der Anfangsgeschwindigkeit. Das wechselte von Szene zu Szene und ich habe das Gefühl gehabt irgendwie, so wirklich aus dieser Action-Trance kam man nur selten raus. Und ja, das hat mir irgendwie, das war zwar bei Film 26 an manchen Stellen auch nicht anders, aber irgendwie hat es bei Film 26 mehr bei mir Klick gemacht als bei Film 27. Ich bin also nicht der größte Fan von diesem Film, hatte auch trotzdem meinen Spaß, auch wenn ich bei vielen Stellen leider meine Augen verdrehen musste. Aber das ist ja auch nicht neu. Von daher ist es so top, Film eher für mich nicht so weit vorne rangieren, muss ich gestehen. Leider. Ja, also für mich war es auch wieder ein Highlight, den Film zu sehen. Fing ja für mich mit der Filmgeschichte schon an, weil ich ihn Anfang des Jahres beim Japanurlaub in Japan noch sehen durfte. Oder sehen konnte, durfte. Aber da ist halt so, ich kann kein Japanisch so gut, dass ich irgendeinen Film komplett folgen könnte. Und von daher hatte ich nur bruchstückhafte Erinnerungen an die eine oder andere Szene. Und jetzt den gesamten Film in der eigenen Sprache, in der deutschen Synchronisation zu sehen, zu hören und dem komplett folgen zu können mit den gesamten Inhalten. Also allein das, da saß ich da einfach und hab so gedacht, boah, vielen Dank an Crunchyroll, an Karin, an Juliana, an alle deutschen Sprecher, dass es hier mir möglich ist, diesen Film komplett zu sehen und zu folgen, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel mir dann doch noch gefehlt hat. Und ich hatte es vorhin angesprochen, auf der Animagic, wo wir die halbe Stunde am Anfang sehen konnten, die war ja auch in Originalsprache mit Untertiteln eben. Selbst dazu fand ich, war es noch meine Steigerung, weil ich empfinde einfach, wenn ich es in Deutsch sehen kann und vor allen Dingen auch hören kann, dann ist das für mich entspannter, weil dann kann ich auch das Bild mit den Augen sehen. Meine Augen haften nicht auf irgendwelchen Untertiteln und ich kann so ganz in den Film eintauchen. Und deswegen, ja, war das filmmäßig sehr schön. Ich fand's auch wirklich sehr spannend, so diese ja, Schatzsuche dementsprechend nachzujagen. Dann zwischendrin immer mal die kleinen Kämpfe und dann der entsprechende Mordfall, der sich dann da ja auch mit abgespielt hat. Und das fand ich alles wirklich sehr schön, hat mir gut gefallen. Und ja, auch die deutschen Sprecher entsprechend, ja, dass die dabei bei waren und ja, in große Fußstapfen, sag ich mal, getreten sind. Also, das haben sie wirklich super gemacht. Haben sich die Verantwortlichen wirklich, ja, enorme Mühe gegeben, haben würdige Nachfolger gefunden und ja, vor allen Dingen auch für Kogoron, ja, war es natürlich dann mit auch gleich eine sehr große Rolle und er hatte nicht nur so ein paar Sätze, sondern er hat ja wirklich aktiv mitgewirkt und so konnte man eben sein Treiben verfolgen. Ich empfand es am Anfang noch etwas ungewöhnlich, klar, weil es auch eine andere Stimme war und man noch immer so ein bisschen Jörg im Hinterkopf hatte. Aber je länger der Film wurde, je mehr man mit dem neuen Kogoron sympathisiert hat und ja, auch die Stimme sozusagen sich eingeprägt hat, umso entspannter wurde auch das. Und man konnte auch wirklich dann mit dem neuen Sprecher mitfiebern. Und ja, das hat alles super gepasst. An manchen Stellen fand ich sogar, kam er wirklich sehr nah an Jörg ran. Und ja, auch bei der einen lustigen Szene auf dem Turm, das hat mich auch sehr zum Schmunzeln gebracht. Auch wenn das noch ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, das klang natürlich bei Jörg etwas anders, aber ist ja ganz normal. Und es ist ja auch gut, dass es nicht 1:1 so klingt. Von daher denke ich mal, er wird ein würdiger Kogoron-Nachfolger. Er hat einen guten Einstand jetzt geliefert mit dem Film. Und es ist eine super Nachbesetzung. Und ich denke, je mehr er auch als Sprecher mit der Rolle warm wird, er hat sie auf jeden Fall sehr ins Herz geschlossen. Das hat er ja selber auch schon auf Social Media mitgeteilt. Juliana, also Ran, hat ihn ja auch schon vorgestellt und da, ja, denke ich mal, haben sie beide auch sehr positiv in die Zukunft geblickt, haben sich gefreut, auch wenn Dirk selber immer gesagt hat, er hätte es lieber nicht gemacht, weil Jörg natürlich sehr gut war und er ihn nicht unbedingt beerbt hätte, aber ja, das Leben hat nun mal leider anders gespielt und ich denke, ja, wir haben eine gute Nachbesetzung mit ihm und er wird sich in die Rolle einfinden, hat einen guten Start geliefert und ich denke, das wird sehr gut werden. Also insgesamt betrachtet, mir hat sowohl der Film von der Geschichte her als auch von der Leistung der neuen Sprecher hat mir wirklich alles sehr gut gefallen und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr den Film noch nicht in Deutsch gesehen habt, weil ihr vielleicht doch erstmal die OMU-Variante gucken wolltet, um bei Julianas Worten zu bleiben, gebt den neuen Sprechern eine Chance, schaut euch den Film auf Deutsch an, macht euch ein eigenes Bild von den neuen Sprechern und ja, dann habt viel Spaß mit dem Film. Und auch im Fernsehen können wir weiterhin sehr viel Spaß mit Detektiv Conan haben. Wir gehen nochmal zurück zur Animagic, denn da gab es, ich glaube, wirklich direkt zur selben Zeit mit dem Crunchyroll-Panel auch das ProSieben Max-Panel, wo dann Olli dementsprechend nicht war. Aber es waren andere Leute da, die von dem Panel berichtet haben, dass ProSieben Max geschworen hat, dass neue Folgen kommen werden. Das soll Johanna Tübing, die Senior Manager Content Acquisition Anime, wohl da getan haben, ohne einen konkreten Zeitraum oder weitere Details. Dass die News kam so ein bisschen nicht so gut an, weil auf der letzten Animagic hatte ProSieben Max gesagt, auf demselben Panel quasi vor einem Jahr, dass sie damals 2023, dass es in dem Jahr keine neuen Folgen wahrscheinlich geben wird, aber dass sie optimistisch sind für 2024. So, und jetzt haben wir August 2024, ein Jahr später, und das Beste, was man da sagen kann, ist, wir schwören, es gibt garantiert neue Folgen irgendwann. Das ist natürlich deutlich weniger konkret als im vorherigen Jahr und scheint auch darauf zu deuten, dass es dieses Jahr keine neuen Folgen gibt, entgegen der vorsichtig optimistischen Prognose vom Vorjahr. Ja, sind jetzt natürlich einige Leute wieder sehr wütend, weil wie kann das so lang dauern und so und sterben die Sprecher weg, kommt doch mal in die Gänge. Ja, also ich habe da inzwischen so eine gewisse Ruhe mir erarbeitet, dass ich einfach sage, es kommt, wenn es kommt. Und ich glaube einfach, man muss ProSieben Max da einfach arbeiten lassen. Ich glaube, die geben ihr Bestes. Also dieses ist ja, ich will jetzt auch keine Firma so verteidigen, ne? Also Firmen sind nicht eure Freunde, vergesst das niemals, die wollen euer Geld, die wollen gewinnen, ne? Aber trotzdem glaube ich, dass da bei ProSieben Max einige sehr leidenschaftliche Leute arbeiten für das Franchise und ich glaube, die tun ihr Bestes, dass das irgendwann so schnell wie möglich passiert und die Folgen kommen, wenn sie kommen. Da muss man, geht da mit ein bisschen mehr Gelassenheit ran und genießen in der Zwischenzeit die anderen vielen Sachen, die wir hier in Deutschland von Detektiv Conan bekommen. Ja, würde ich auch sagen. Du hast es gesagt, ich konnte beim Panel nicht live dabei sein, weil ich im anderen Panel war. Ich habe keine Doppelgängerfähigkeit oder von daher, das war mir nicht möglich, aber ja, wenn ProSieben Max, also wenn ich an das Panel vom letzten Jahr denke, wo ich dann ja live dabei war, wo ja die Verantwortlichen auch gesagt haben, dass sie sich generell um Anime bemühen, aber eben auch um Detektiv Conan, da gab es diese eine Geschichte mit, dass die ihre Mails gecheckt hat, die eine Person, und so viel Mal hatte sie das Wort Conan oder Detektiv Conan in einer Mail drin stehen und an entsprechende Leute geschickt. Wenn ihr es genau nachlesen wollt, könnt ihr das gerne nochmal tun bei Conan News. Und wie sie das gesagt hatte damals, das hat mich schon glauben lassen, hey, sie sind da wirklich dran interessiert, die bemühen sich, auch neue Folgen zu kriegen. Aber was natürlich im Detail da alles hintersteckt, welche Verhandlungen geführt werden müssen, was eventuell noch fehlt oder ne, dieses ganze Drumherum, da haben wir ja gar keine Ahnung von. Und von daher wissen wir halt auch nicht, wie viel Aufwand ja zu dem Zeitpunkt betrieben wurde, wie viel inzwischen betrieben wird. Und vielleicht woran es auch noch hapert sozusagen, dass wir weitere Folgen bekommen. Und von daher würde ich jetzt auch ProSieben Max da nicht irgendwie zwingend zu irgendeiner Aussage verpflichten und zu sagen, aber ihr habt geschworen, dass wir jetzt noch neue Folgen kriegen und ne, so das bringt irgendwie gefühlt, das bringt eigentlich keinem was. Das bringt denen nichts, weil die sich unter Druck gesetzt fühlen. Und uns bringt es auch nichts, weil man regt sich vielleicht nur darüber auf. Es ist viel besser, wenn wir es machen, wie Lasse gesagt hat. Wir gehen da ganz entspannt ran. Wenn es neue Informationen zu neuen Folgen gibt, dann werden wir darüber berichten. Und dann könnt ihr es nachlesen. Und ja, dann wird es eben entsprechend soweit sein. Was ich ProSiebenMax glaube, ist, dass sie wirklich bemüht sind und interessiert sind, neue Conan-Folgen zu bringen. Aber eben, ich finde es auch richtig, dass sie das vorsichtig formulieren und eben nicht sagen, ach, wir schaffen das 2025. Dann passiert es nämlich nicht aus irgendeinem Grund. Und dann sind die Fans wieder da und sagen, aber ihr habt damals gesagt, dass ihr das 2025 ganz sicher schafft. Jetzt ist es nicht passiert. Warum nicht? Und dann ist der Ärger noch größer, weil sie eben ein gegebenes Versprechen nicht eingehalten haben. Und von daher, ja, würde ich sagen, wie Lasse gesagt hat, wir erfreuen uns an dem, was wir an Conan haben, was uns ProSiebenMax präsentieren wird, auch an bereits vergangenen Sachen. Und wenn es neue Folgen eben gibt, dann werden wir uns das schon mitteilen. Und bis dahin, ja, blicken wir einfach positiv gestimmt nach vorne und hoffen, dass wir eben nicht nochmal 10 Jahre warten müssen, wie es damals der Fall war. Wir werden uns alle daran erinnern. Und ja, erinnern wir uns lieber an das tolle Gefühl, als ProSiebenMax uns damals mitteilte, hey, es gibt neue synchronisierte Folgen, es geht weiter. Ab der Stelle, ne, der stumm zurückgelassene Beweis, wo damals der große Cliffhanger war. Und das war echt ein super Gefühl, als ich so, hey, es geht weiter. Und dann das zu sehen, das war toll. Und dieses Gefühl behalte ich mir. Und ja, damit warte ich sozusagen darauf, dass es irgendwann mit den Folgen weitergeht. Ich denke, alle Beteiligten haben daran Interesse. Ich würde mir auch immer die Frage stellen als Fan, was will ich denn eigentlich haben? Was würde ich denn jetzt zum Beispiel mit der Antwort machen, es kommen keine neuen Folgen? Das wäre ein Fakt, das wäre dann kein unnötiges Warten mehr, dann kommen keine neuen deutschen synchronisierten Folgen. Aber wäre man damit wirklich glücklich? Kann ich mir nicht vorstellen bei den Leuten, die da jetzt meckern, dass da nichts kommt und dass doch da mehr kommen sollte. Und One Piece wird viel besser behandelt, obwohl es eine ganz andere Situation und eine ganz andere Datenlage ist und überhaupt alles anders ist in der Situation mit One Piece. Und ich weiß nicht, das will man doch auch nicht. Also sollte man sich doch über positive Nachrichten wie wir sind dran und alles, was ich machen kann, ist, mich hier hinzustellen, zu versichern, dass wir da dran sind. Weiß nicht, die Leute wollen offensichtlich ein Datum, aber ein Datum kannst du nur nennen, wenn du auch wirklich wissen kannst, wann es soweit ist. Alles andere ist Spekulation und macht Leute unglücklich. Und dann habe ich es lieber, wie sie es jetzt machen und sagen, dass sie da mit personellem Eifer und Motivation hinterstehen. Ich meine, durch diese Aussagen kriegen sie auch kein Geld. Also diese Aussagen zu tätigen, kann ja nur in irgendeiner Art und Weise mit vielleicht einem gewissen Mühe an persönlicher Überzeugung dahinter getätigt werden. Also ansonsten kriegt man dafür ja dann auch nichts. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sollten das Ganze positiv sehen und sich immer so in diesen Hass und in diese Ungeduld vertiefen. Und im Zweifel muss man halt auch mal andere Anime oder andere Sachen für sich entdecken, wenn man sagt, ich muss unbedingt, ich brauche neue Con-Folgen, ja, dann guck doch mal andere Sachen, die Gosho gemacht hat, rein. Schau doch mal, ob du nicht vielleicht was Ähnliches gibt. Es gibt ja auch andere Detektiv-Anime und sonstige Geschichten. Guck doch mal abseits davon, statt dich in den Hass reinzuhängen. Würde ich halt an der Stelle sagen. Also sei eine positive Nachricht, mit der sollten wir glücklich sein. Ja, wenn man sie dann gucken kann, wie zum Beispiel die sehr in Japan sehr große und berühmte Serie Kindaichi, die gibt es zum Beispiel in Deutschland, soweit ich weiß, gar nicht. Ne? Anders als Detektiv Conan. Man muss schon sagen, wo du es gerade auch gesagt hast mit dem, aber One Piece wird viel besser behandelt. Ja, aber Conan wird trotzdem, haben wir hier in Conan als Conan-Fans, Conan kriegt mehr als irgendwie 90% aller anderen Serien. Also es gibt so viele Serien, die würden sich einen Bruchteil von dem Erfolg und den Releases wünschen, die Conan hier in Deutschland bekommt. Also man muss dann schon wirklich anerkennen, wir kriegen hier wirklich extrem, extrem viel ein. Die Aoyama Short Stories, diese OVAs, die fast nichts mit Conan zu tun haben. Selbst die haben wir irgendwie bekommen. Also das ist, wir können uns hier schon sehr glücklich schätzen, was wir so alles bekommen haben an Detektiv Conan. Und ja, immer diese Vergleiche mit anderen Sachen, die führen ja wirklich zu nichts. Und genau. Richtig, wo du es angesprochen hast, fällt mir zum Beispiel auch ein, wir hatten die Spin-Offs mit Zero's Tea Time oder Der Täter ist Hansawasan, was ich wirklich sehr geliebt habe. Und ich habe beides dreimal schon gesehen und es hat einfach Spaß gemacht. Und das sind, wie gesagt, nur die kleinen Dinge, sag ich mal, die auf Netflix gelaufen sind. Aber dann, wir blicken auf eine großartige Filmgeschichte zurück. Die Episoden werden hier veröffentlicht auf Blu-ray und DVD. Also, wir haben Crunchyroll mit als Streaming-Dienst, wo man auch, glaube ich, schon fast alles gucken kann. Also, Conan ist schon wirklich, ja, sehr gut aufgestellt. Wir kriegen da wirklich viele gute Sachen, auch die hier Kooperationsfilme. Ich mag dieses Wort nicht, aber die Filme dafür umso mehr. Auch das kriegen wir, also deswegen, wenn ich vor meinem Conan-Regal stehe und allein nur in das Blu-ray- und DVD-Regal gucke, da erinnere ich mich an früher, wo ich nur 4 Filme hatte und jetzt sehe ich das alles und ich denke mir, Alter, wie cool ist das einfach. Und sehr cool sind auch weitere TV-Ausstrahlungen zu Detektiv Conan. Zum Beispiel das Love Story TV-Special. Wenn man es nicht in der Deluxe-Edition jetzt kaufen will und sonst nicht hat, hätte man es sehen können am 30. August. Also wenn ihr den Podcast hört, war das schon. Da konnte man ihn sehen auf ProSieben Max, wieder um 20.15 Uhr. Und die Woche darauf, also jetzt den kommenden Freitag, wenn ihr es jetzt zeitnah hört, am 6. September läuft Film 25 nochmal im Fernsehen. Und dann geht es auch noch weiter mit den regulären Anime-Episoden, denn an die Ausstrahlung von der ersten Staffel, die ja gerade wieder wiederholt wird, wird Mitte September dann auch die ersten paar Folgen der zweiten Staffel folgen. Und dann mal schauen, wie lange das alles läuft und was danach noch so kommt. Also, ja, auf ProSieben Max geht's weiter mit regulären Folgen, Wiederholungen und auch so Dinge wie zur Primetime wieder Sachen wie das TV-Special oder Film 25 geht auch weiter. Das heißt, weiterhin bei ProSieben Max kann man immer regelmäßig was zu Conan sehen. Und wie Olli auch schon gerade eben gesagt hatte mit den Blu-Rays, da hatten wir diesen Monat auch einen Release. Am 16. August 2024 ist die 7. Blu-ray-Box erschienen. Sie beinhaltet Episode 183 bis 206. Unter anderem mit der großen Folge, wo Pisco auftaucht. Das ist damit drauf. Und genau, die ist jetzt erschienen. Wir hatten ja eine größere Lücke zwischen den letzten beiden Boxen. Aber jetzt gibt es wieder die 7. Box und wir hoffen natürlich auch, dass die 8. dann auch und die 9. dann auch bald folgen wird. Schickes HD, die schicke HD-Fassung, japanisch UMU, Szenen, die verschütt gegangen sind früher dabei, UMU und so weiter und so fort. All die üblichen Vorteile, japanischer Dub, der Folgen ist da alles mit drauf. Genau, und das ist dann die 7. Blu-ray-Box seit dem 16. August erhältlich und natürlich vorab schon auch auf der Animagic. Genau, siehst du, der habe ich da gar nicht mitgenommen. Da habe ich ganz vergessen, den ganzen Animagic-Highlights. Aber ja, da freue ich mich sehr drauf auf die Blu-ray-Box, gerade auch, weil du ja die Folgen mit Pisco angesprochen hattest. Da erinnere ich mich noch, ja, ich glaube, war es ProSieben? Nee, wie war damals noch die ersten Folgen, wo sie es ungeschnitten gezeigt haben, wo dann Jin auf dem Dach steht mit Chio und auf einmal hat er irgendwas gesagt, was ich vorher noch nie gehört habe und ich dachte, hä, was ist denn hier los? Das hat er doch noch nie gesagt. Was passiert hier gerade? Also von daher ist mir das sehr in Erinnerung geblieben und ja, Blu-ray Box 7 wird sich auch noch geholt, wird mein Regal hier ergänzen und auch da schaue ich positiv in die Zukunft, was die anderen Boxen betrifft. Dann kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir den 104. Band von Detektiv Conan, der ist diesen Monat erschienen, letzten Monat. Band 104 am 6. August 2024 ist herausgekommen. in Deutschland, Österreich und so weiter auf Deutsch. Vorher konnte man das ja auch schon im DetectiveCon Weekly nachlesen. Und wenn ihr da unsere ausführliche Besprechung zu hören wollt, haben wir dazu auch wie immer einen Themenpodcast gemacht. Zu Band 104, hört da gerne rein. Da besprechen Olli, Jens und ich, wie wir den Band fanden. Und besonders natürlich großes Augenmerk auf den Fall mit dem Flashback von vor 17 Jahren. Das ist ein ziemliches Highlight, da haben wir drüber gesprochen. Hört euch den Podcast gerne an und holt euch gerne den Band, wenn ihr darauf Bock habt. Und da ich nicht bei dem Themenpodcast dabei war, holt euch den Band erst sehr, sehr gut. Ich habe ihn jetzt nochmal gelesen und ich mag nicht nur den Fall, den Lasse angesprochen hat. Ich mag auch den Fall direkt danach mit dem Elterntag, Besuchstag in der Schule. Das ist einfach ein unglaublich guter Band. Also holt ihn euch. Hey, ja, und ich verweise auch gerne nochmal, wie Lasse das letztes Mal so schön gemacht hat, auf den Special-Podcast zum Fall beim Schachturnier. Auch da haben wir damals drüber gesprochen, noch viel ausführlicher wie in diesem Podcast. Also kann man hier gerne auch nochmal drauf verweisen. Ganz genau. Und wo man auch zuschlagen kann und wo wir auch Podcasts zu machen, ist das neue Bundle von Jaiba, was am 8. Oktober 2024 rauskommt. Jaiba kommt ja jetzt in den Bundle-Releases, immer zwei Bände auf einmal, diesmal Band 15 und 16. Und da hatten wir im letzten Monat wieder die News zu den finalen Covern und Inhaltsangaben dieser beiden Bände in Zusammenarbeit mit Egmont Manga als Exklusiv-News. Da auch mal wieder vielen Dank an der Stelle an Egmont Manga, dass das immer so schön klappt. Und da könnt ihr schon mal euch die Cover ansehen und ein bisschen in den Inhaltsangaben lesen, dass es im Kampf gegen Kaguya weitergeht und was für Manöver Jaiba da vielleicht durchführen muss, um irgendwie noch eine Chance zu haben. Genau. Und da machen wir, wie gesagt, auch wieder Themenpodcasts zu. Allerdings nicht im Bundle. Wir machen einen Podcast für jeden Band einzeln weiterhin und geben ihm dann die Aufmerksamkeit, die er verdient. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr gerne zuschlagen oder euch die Podcasts anhören oder wie auch immer ihr es handhaben wollt und euch jetzt schon mal informieren zu dem Jaiba Bundle. 15 und 16 erscheint am 8. Oktober. Und dann kommen wir zur spoilerfreien Zone. Da hatten wir zunächst die News, dass der 9. Band von dem Parodie-Spin-Off, Gag-Spin-Off, Hani no Hanzawa-san, was wir auch schon erwähnt hatten, am 18. Oktober 2024 in Japan erscheinen wird, obwohl es lustigerweise noch gar nicht genug Kapitel dafür gibt. Die kommen jetzt plötzlich wieder, haben die Veröffentlichung der Kapitel in dem monatlichen Magazin, jetzt, wo der Band bekannt wurde, wieder angefangen, plötzlich, ohne große Ankündigung, sondern huch, Hanzawa-san ist einfach wieder am Magazin da. So als hätte die Autorin auch erst bemerkt, so huch, der Band ist ja schon wieder, schnell muss ich ein paar Kapitel machen. Genau. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, man kennt das ja aus den letzten Jahren, wenn so Bände, Sachen wie Hanzawa erschienen ist oder andere Spin-Offs oder Sonderbände oder was auch immer, kommt meistens auch so ein großer Conan-Band dazu. Das heißt, zu 99% wird Detektiv Conan Band 106 auch am 18. Oktober 2024 erscheinen und Shogakukan macht wieder die Regale voll mit allen möglichen Releases. Aber ja, das ist jetzt, wo wir das aufnehmen, noch nicht bestätigt, wird aber wahrscheinlich bald der Fall sein. Und genau, dann am 18. Oktober 2024 Hani no Hanzawa-san Band 9 und sehr wahrscheinlich auch Detektiv Conan Band 106. Also es kann gerne mehr veröffentlicht werden und dann auch umgesetzt werden, weil wie gesagt, also das ist schon alles sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Es unterhält sehr gut. Ich habe jetzt natürlich nur die Netflix-Serie gesehen und nicht den Manga gelesen, weil nur japanisch und aber nichtsdestotrotz, ich hätte Lust, also gerne weiter schreiben und kreieren, weiter kreativ sein, was das angeht. Macht sehr viel Spaß. Ja, würde ich auch sagen. Also ich kenne es auch nicht vom Manga, beziehungsweise wenn, dann nur die Bilder. Weiß ich, dass Kevin sie auch sehr geliebt hat. Da standen wir zusammen vor und haben da reingeguckt, haben uns so sehr amüsiert, wie da der Täter, keine Ahnung, im Bürgeramt war und dann seinen Ausweis gemacht hat. Und es ist, du siehst einfach dieses Täterbild, wo du nichts drauf erkennst. Und das war schon, wir haben uns also schon sehr amüsiert und wir haben ja kein Wort verstanden. Und dann haben wir die Netflix-Serie bekommen und ja, die haben wir dann verstanden dank deutscher Synchronisation. Die hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe es vorhin schon erwähnt und von daher können Sie auch da gerne weiter dran arbeiten und das umsetzen. Potenzial ist da, dank der Bände. Und ja, von daher mal schauen, wie sich auch dieses Spin-off entwickeln wird. Und jetzt haben wir leider noch eine etwas traurige Meldung wieder zu besprechen, weil, man muss leider sagen, mal wieder ein Synchronsprecher gestorben ist, diesmal aus der Riege der japanischen Synchronsprecher. Denn es ist diesen Monat bekannt geworden, dass die Synchronsprecherin Atsuko Tanaka verstorben ist. In Detektiv Conan sprach sie Mary Sarah und Chihaya Hagiwara seit neuestem. Da hat ihr Sohn auf Twitter offiziell bekannt gegeben, dass sie am 20. August 2024 im Alter von 61 Jahren leider verstorben ist. Sie hatte seit gut einem Jahr mit einer Krankheit zu kämpfen, die auf ihren Wunsch hin auch jetzt nicht weiter benannt wird. Also da wissen wir nichts Genaues ihren Wünschen entsprechend. Atsuko Tanaka war wirklich eine sehr legendäre Synchronsprecherin in Japan, sehr bekannt für ihre tiefe, erwachsene, weibliche Stimme, die sie ja meistens Actionheldinnen geliehen hat. Und ihre vermutlich bekannteste Rolle war die als Motoko Kusanagi in Ghost in the Shell, dem legendären Film und dem Franchise. Wirklich eine Voice-Performance in Japan, die man, ja, die man sehr ohne zu zögern als ikonisch und legendär bezeichnen kann. Und hat auch in vielen anderen Anime gesprochen, zuletzt eben in sowas wie Jujutsu Kaisen oder Frieren. Und in Detektiv Conan war sie nicht nur als Mary Sarah und Chihaya Hagiwara zu hören, sondern tatsächlich auch schon viel früher auf Fallcharakteren. 1998 in Japan war sie zu hören in Episode 97, sogar noch zweistellig, Schneeweiß wie der Tod. Da hat sie den Fallcharakter Akiko Kinoshita gesprochen. 2006 dann erneut zu hören in dem Manga-Zweiteiler Episode 469 und 470, Love Story im Polizeihauptquartier 7. Da hat sie die Rolle der Aya Emoto gesprochen. 2012 war sie auch im ersten Magic Kaito Anime zu hören. Da war sie in Erinnerung an GoldenEye, der 10. Episode als Ruby Jones zu hören. Und dann, wie gesagt, seit Ende 2014 als Stammsprecherin von Mary Sarah. Jetzt seit 10 Jahren im Einsatz im Anime und auch in den Filmen, beziehungsweise in Film 24. Und jetzt seit letztem Jahr war sie auch als Chihaya Hagiwara zu hören, in jetzt leider bisher nur 4 Anime-Episoden, die seitdem produziert wurden. Und wenn man auch zurückrechnet, das letzte Mal, als sie im Anime zu hören waren, eben als Chihaya, war in Episode 1116 am 9. März 2024. Und da litt sie offenbar auch schon unter dieser Krankheit, in der sie jetzt verstorben ist. Da hat man aber nichts von gemerkt in ihrer Performance. Die war sehr gut, wie immer. Und ja, das war dann auch leider das letzte Mal, dass wir sie jetzt in Detektiv Conan gehört haben. Die Anime-Szene in Japan verliert eine weitere ikonische, legendäre Stimme. Und das ist eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. Ruhe in Frieden. Ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Du hast es schön zusammengefasst, was sie alles besprochen hat und auch, dass die Familie selber nicht weiter auf die Krankheit eingehen will. Alles verständlich. Lassen wir sie alle in Ruhe ihre Trauer verarbeiten und sagen Danke für die ganzen Rollen, die sie gesprochen hat. Okay, dann kommen wir jetzt zum Bereich Anime in Japan, wo wir tatsächlich Episoden haben. Wow, in dem letzten News-Podcast noch komplett leere, gar nichts gab es hier und jetzt haben wir 4 frische neue Episoden am Start. Die ersten beiden sind Episode 1130 und 1131, Affärenverdacht beim dreifachen Crossover Teil 1 und 2, eine Manga-Umsetzung und darüber erzählt uns jetzt Olli ein bisschen was. Ja, wir befinden uns mit den Detective Boys und Professor Arasa, also alle 5 Kinder zusammen vereint, in einem Restaurant und sie haben sich gerade einen neuen Kinofilm angesehen und ja, da reden sie jetzt gerade entsprechend drüber, worum es denn ja so ging und wie sie das teilweise fanden, auch das Zusammenspiel zwischen Held und Heldin und Liebessituationen und. Und dann kommen sie auch auf das ja, Ending, den Ending-Song zu sprechen, der wohl von einer ja, recht bekannten Band gesungen wird. Und dann wird auch erwähnt, dass die wohl demnächst ein Konzert geben sollen. Ja, und dann sind jetzt erst alle ganz aufgeregt. Aber dann kommt eine Frau mit in das Restaurant, die das Gespräch wohl mit angehört hat, und sagt den Kindern so ganz gehässig, ja, das Konzert gibt es, aber die Konzertkarten sind schon seit, keine Ahnung, Tagen, Wochen ausverkauft. Da werdet ihr nie rankommen. Aber weil ich und meine Freundinnen hier, wir sind mit der Band bekannt. Die kannten wir schon als Newcomer-Band, damals, als sie noch nicht groß waren. Seitdem kennen wir die schon und deswegen kriegen wir auch immer vorab von den Karten zugeschickt. Und ja, wir haben Karten, wir gehen dahin, ha, und ihr könnt es nicht. Und die ist da so richtig eklig drauf und ja, macht sich da nicht beliebt bei den Kindern. Und ja, ihre Freundin entschuldigt sich dann für das Verhalten der ja, gehässigen Frau, sag ich mal. Dann wird sie auch noch angehalten, sich bei den Kindern dafür zu entschuldigen, weil das halt wirklich nicht nett war. Aber sie sagt nur, ach warum denn, ich sehe die sowieso nie wieder. Und ja, dann gehen die ihrer Wege entsprechend an einen anderen Tisch. Die drei sind nämlich, ja, verabredet. Die Bedienung kennen sie auch, die mit der sind sie auch befreundet. Und ja, die Bedienung hat sie sozusagen als Freundinnen eingeladen, weil demnächst ein spezielles Dessert kommen soll. Und das sollen sie sozusagen schon mal vorprobieren. Vorher machen sie noch ihr übliches ja, Erinnerungsfoto als Freundinnen sozusagen, bevor sie Platz nehmen. Auch die Detective Boys ja, machen sozusagen weiter in dem Restaurant ihre Erlebnisse. Und die Kinder Ayumi, Genta und Mitsuhiko haben jeweils noch was zu erledigen, beziehungsweise gehen auf die Toilette oder Mitsuhiko will eine bestimmte Speise für seine Mutter mitbringen, holt die dann entsprechend ab. Und als die Kinder dann alle wiederkommen zum Tisch, sind sie so ganz aufgeregt und sagen sich, ah, wir haben bekannte Gesichter getroffen, die sich hier rumtreiben, nämlich Kommissar Shiratori und Frau Kobayashi und Inspektor Chiba und hier am hier Taiko Meijin, wie heißt er doch gleich? Ihr wisst es. Ich weiß es auch. Shukichi Haneda. Genau, Haneda. Ja, Shukichi. Die haben sie gesehen und dann denken die, oh, die sind mit ihren Freundinnen jeweils hier oder Freund halt, ne, und haben so, ja, romantisches Essen zusammen. Und die Kinder sind dann so ein bisschen neugierig und sagen, oh, das müssen wir uns unbedingt ansehen. Ja, und dann gehen sie dahin, ruckzuck sind sie weg. Und dann kommen die aber ganz enttäuscht wieder und sagen, ist überhaupt nichts mit Romanze, denn die sind alle unterschiedlich hier. Also, ja, haben sich nicht mit ihrem jeweiligen Partner getroffen, sondern mit dem jeweiligen Partner des anderen sozusagen. Also, ganz merkwürdig. Ei in ihrer, ja, wie sie halt so ist, wittert gleich, oh, wir haben hier Betrug und Affäre und sowas. Das müssen wir aufklären und decken. Und ja, dann geht plötzlich das Licht aus im Restaurant und dann kommt eine Torte herein und für ein Kind gibt es so ein Geburtstagsüberraschungsevent. Und ja, dann erinnern wir uns an die Freundinnen, die ebenfalls Platz genommen haben. Und dann ertönt ein Schrei oder beziehungsweise eine davon ist diese Süßigkeit, die ich ja schon erwähnt hatte, die wurde inzwischen auch bereitgestellt. Eine davon nimmt eine Speise zu sich und wird vergiftet und stirbt daran. Und dann ist das Geschrei groß. Daraufhin kommen natürlich, Conan macht sich da sofort auf den Weg. Und dann ist, ja, Shiratori natürlich schon da in seiner Eigenschaft. Auch Chiba ist da und sie sind ganz in ihrem Element und ermitteln schon mal die Todesursache. Und als sie dann plötzlich realisieren, wer denn da so mit da ist, sind alle, ja, geschockt, verwirrt, weil ja ihre Freundinnen und ihre Freund auf einmal da sind, obwohl sie gar keine Verabredung hatten. Und ja, das führt sozusagen unter den Pärchen zu Spekulation und Verdacht und was machst du mit dem hier und wie kannst du es wagen und all sowas. Und Conan sagt dann nur sowas wie, ja, entschuldige, wir haben ja eigentlich einen Mord aufzuklären. Ja, stimmt, das müssen wir machen. Und Ai ist aber immer noch in ihrer Affäre-Rolle und verlangt dann umgehend Aufklärung, warum sich wer mit wem getroffen hat. Und ja, stößt dann so ein bisschen sauer bei Shiratori irgendwie auf. Der wirft die kurzerhand raus in die Tiefgarage, wo sie warten sollen, bis der Fall geklärt ist. Und ja, dann beginnen die Kommissare sozusagen die Ermittlungen. Und ja, das geht im Restaurant sozusagen dann voran. Es wird herausgefunden, wo war das Gift. Und ja, die Tatverdächtigen sind natürlich die Freundinnen des Opfers und die können es aber irgendwie nicht gewesen sein, weil bei den Leibesvisitationen wurde kein Gift gefunden und das stößt, ich sag mal, die männlichen Ermittler vor Rätsel und die weiblichen, ja, Gäste oder Freundinnen, also Kobayashi und Yumi und Naiko, die überlegen sich halt, ja, rätselhafter Fall und so und irgendwie kommt hier keiner weiter. Warum fragen wir nicht ein ganz cleveres Bürschchen nach der entsprechenden, ja, Hilfe? Damit meinen sie natürlich Conan, der da im Auto sitzt und so gesehen nichts tun kann. Aber sie kontaktieren ihn, rufen ihn an, schicken ihm Bilder und alles und so kann Conan dann entsprechend sich den Fall zusammenreimen und in Begleitung von Professor Agasa, den er dann als Fallaufklärer benutzt, kann er dann entsprechend, ja, den Fall lösen, den Giftmord aufklären und auch, ja, ich sag mal, der Grund für das Treffen des Crossovers der Pärchen, auch das wird dann am Ende noch aufgelöst. Ja, ein Fall, bei dem eher so die Comedy immer wieder im Fokus stand, mit den ganzen Pärchen und ihren Interaktionen mit Haibara, die da sehr engagiert ist und auch mit, besonders natürlich mit der Schlussfolgerungsshow am Ende von Yumi. Da war viel Comedy drin in diesem Fall und das fand ich auch ganz schön, fand ich auch ganz lustig. Der Fall an sich war dann halt solide, aber ist dann auch eher dazu darum, dieses ganze Szenario dann irgendwie möglich zu machen. Und ich fand auch in der ersten Episode gab es einige Frames und Momente, die sehr schön animiert waren. Gerade bei Haibaras Gesichtsausdrücken gab es da ein paar Highlights. In der zweiten Folge wurde es ein bisschen schwächer, aber doch so insgesamt eine recht solide Anime-Umsetzung zu einem recht soliden Manga-Fall. In der zweiten Folge gab es diese Extra-Szene, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, in der zweiten Folge dann, wo sie da eingeblendet haben, wie sie da zu der, ich glaube, wahrscheinlich irgendeiner Filmmusik im Auto rumsingen. Ich habe nochmal nachgeguckt, im Manga gab es da nichts, kein Intermezzo. Das fand ich eigentlich ganz knuffig, dass sie da noch so Kleinigkeiten wirklich dann doch nochmal reinfügen oder halt auch anders darstellen. Zum Beispiel an der einen Stelle, wo dann kurz bevor Kobayashi sagt, wir sollten vielleicht Con fragen, kriegt im Manga ist er wieder einfach nur sauer und hat so wie alle anderen immer dieses klassische Dreieck, aber im Anime hättest du dann halt wirklich diesen Riesenkopf und beschwert sich dann ganz laut. Das fand ich irgendwie knuffig, dass sie da auch ein paar Sachen geändert haben oder anders umgesetzt haben und sich da Gedanken drüber machen und so. Ich weiß, ich finde den Fall gut umgesetzt. Über den Fall selber, ja. Irgendwie, wenn man den dann nochmal hört, manche Sachen lassen einen dann doch schon so ein bisschen so, ach ja, diese Auflösung damit, ja, über das Foto, dann setzt man sich ja in den Platz, der am nächsten von einem dran ist. Und ich dachte mir so, ja, und dann kann dabei ganz schön was schief gehen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich muss nochmal auf Toilette, bevor wir uns hinsetzen und einfach weggeht zum Beispiel. Und dann, oh, sitzt die Person doch nicht an dem Platz, an dem sie sitzen soll. Immer gute Mordfälle. Fällt einem dann doch immer auf, wenn man die Sachen dann zum zweiten oder dritten Mal sieht. Aber wie gesagt, ein grundsolider Fall. Und eigentlich stand da die Comedy auch im Vordergrund. Und das hat, die haben die Episoden auch genauso rübergebracht, wie es auch schon im Manga-Fall der Fall war. Und das ist ja immer das, woran man das Ganze messen kann. Also ist jetzt nicht irgendwas da verloren gegangen oder schlechter geworden im Anime. Das ist schon die Comedy ist gut rübergekommen. Richtig, also mir haben die beiden Episoden auch sehr viel Spaß gemacht, gerade eben auch die Interaktionen untereinander. Angefangen mit Ai, die sagt, erzählen Sie uns umgehend, was hier los ist. Und Shiratori ganz gelassen, du bist Ai, nicht wahr? Und ja, und auf einmal wirft er sie raus. Und ich so, hey, wie geil ist das denn? Jetzt hat sie einfach mal, weil sie zu frech war. Und ja, dann auch die Aktion, dann als sie sich dann alle beim ersten Mal sehen, oh, was machst du hier? Und dann beschuldigen sie sich irgendwie alle gegenseitig und dann kommt Conan um die Ecke mit, eigentlich haben wir hier noch was zu klären, ach ja, stimmt ja, und so. Und dann auch die Schlussfolgerungsshow, die Lasse schon angesprochen hat, so mit, wo dann Conan da die Pläne geschmiedet hat und dann hört man auf einmal Yumi, ja, und jetzt erzähle ich euch das alles, passt mal auf, ne, so und so, und Conan, was machen die denn da? Kobayashi, sie sollten doch dafür sorgen, dass das alles still und heimlich klappt, mit Naeko zusammen, und dann schwenkt die Szene auf Naeko und sie, und wir machen jetzt Folgendes, und Kobayashi nur so, naja, sie ist voll und ganz mit dabei, war sehr schön umgesetzt auch, ja, die kleinen Szenen, auch das mit der Geburtstagstorte und so, das war alles schön und so, und ja, das hat mir alles sehr gut gefallen dann, und auch, ja, wie das Ganze dann gegen Ende ablief, und ich sag mal auch der Grund, warum die verschiedenen Leute dann miteinander da waren, warum und weshalb, das wurde alles aufgelöst und auch dann eben entsprechend am Ende, wo sich alles aufgeklärt hatte, war dann alles wieder schön, also alles rundum gut gelöst, und ja, war auch interessant, quasi, dass Conan nicht am Tatort war, sondern dass er wirklich nur im Auto saß und ja, im Prinzip nicht selber ermittelt hat, sondern alles im Prinzip gelöst hat, weil ihm das so zugekommen ist und mitgeteilt wurde. Also war auch mal ein bisschen was anderes. Also mir haben die beiden Episoden wirklich sehr gut gefallen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Dann schauen wir doch mal, ob uns die nächste Episode auch so viel Spaß machen wird. Episode 1132, Mitsuhiko Tsuburayas Detektivnotizbuch 3, beziehungsweise fast eine neue Folge von Observation, aber was genau da passiert, dazu erzählt uns jetzt Wiebke etwas. Ja, ich glaube leider, um das nochmal vorwegzunehmen, die Filler-Episode kommt nicht ganz an eine Manga-Umsetzung an, aber zum Inhaltlichen. Im Endeffekt beginnen wir mit Mitsuhiko, Ayumi und Genta, die den Streit zwischen zwei Bio-Brüdern beobachten. Und diese beiden Brüder, das ist einmal Makio Yuida und einmal Kozu Yuida, die sind auch unsere Hauptprotagonisten, also Fallcharaktere an der Stelle. Die Kinder lassen sich dann erklären, worum es bei dem Streit geht. Und im Endeffekt werden sie so involviert, denn die beiden Brüder haben offensichtlich Schreiben erhalten, nach denen sie ein Angebot gekriegt haben, Vasen, die von dem Vater vererbt worden sind, und jeder der Brüder hat eine, und da wurde halt ein Angebot unterbreitet, diese abzukaufen. Und darüber haben sie sich im Endeffekt gestritten, und bei diesem Angebot vermuten dann aber Mitsuhiko und die anderen beiden, dass es sich potenziell vielleicht um einen Scam handelt, weil der Absender aus Tokio stammt, der Brief aber der Absender stammt aus Kyoto, und der Brief wurde aber in Tokio eingeworfen. Dann wechseln wir in einer etwas, naja, sagen wir mal, aus der Immersion reißenden Art und Weise die Szene und sind bei Con und Ai, die offensichtlich die anderen suchen und dabei von einem älteren Mann augenscheinlich verfolgt werden. Es stellt sich aber heraus, dass dieser ältere Mann nicht die beiden verfolgt, sondern den anderen Bruder, wie wir anschließend herausfinden, den älteren Bruder. Hier kommt es dann auch zum ganz Zufall, stoßen sie dann auch da an der Stelle auf Genta Ayumi. Und an der Stelle vereinigt sich die ganze Aktion, und die Investigationen gehen zusammen weiter. Es geht dann auch um die Briefe, und zugleich stellen sie fest, dass die Takagi und Chiba auch noch anwesend sind und die ganze Gegend oder zumindest das Haus, den Apartmentkomplex beobachten. Da parallel zu diesem zu diesem Angebot mit den beiden Vasen auch noch ein anderer Handlungsstrang, nämlich mit einer Diebesbande, stattfindet. Und scheinbar wurde die Diebesbande geknackt, aber der Anführer ist noch nicht inhaftiert und den suchen sie. Und wie es dich anders kommt, verknüpfen sich die beiden Fälle hier an der Stelle und in welcher Art und Weise, auf jeden Fall ist das Ende vom Lied, dass die Vasen quasi in Gefahr sind und dass die beiden Brüder am Ende des Tages wieder freundschaftlich miteinander umgehen können. Das ist die große übergeordnete Ausgang, also der große übergeordnete Ausgang dieser Episode. Und wie man merkt, schon bei meiner Erzählung ist das Ganze ein bisschen, naja, es ist irgendwie nicht so ganz, es fühlt sich nicht so ganz immersiv an. Man wird immer wieder so ein bisschen rausgehauen und denkt sich so, ach ja, die Vasen, ja, die beiden streiten. Also irgendwie, im Endeffekt hat mich die Story irgendwie nicht so ganz mitgenommen und dadurch auch nicht irgendwie so wirklich an dem Handlungsstrang anknüpfen können. Mal abgesehen davon, dass das Notizbuch von Mitsuhiko genau null mit dem Fall zu tun hat und nur am Ende relevant wird, außer ich habe irgendwas ganz vergessen. Und eigentlich ist das Hauptaugenmerk der Folge auch darauf, dass Mitsuhiko eigentlich selbstständig ermittelt. Aber ich muss sagen, mir hat es nicht so gut gefallen, aber vielleicht bin ich doch die Einzige mit der Meinung. Und was meint ihr denn dazu, Olli und Lasse? Ja, naja, also der Fall an sich, also wenn man das ein bisschen entwirren würde, dann war das vielleicht schon so okay von dem, was da war. Auch wenn es halt, wer dann am Ende das war schon irgendwie so ein bisschen, naja. Meine größten Probleme mit dieser Episode und auch den letzten Episoden ist einfach immer noch, dass sie hier Mitsuhiko erstens, dass sie ihm das mit Sherlock Holmes andichten. Das finde ich einfach weiterhin nicht gut, dass er plötzlich ein Hardcore-Sherlock Holmes-Fan ist. Was er sonst nie war, das finde ich nicht gut. Der dann auch bei der ersten Gelegenheit denkt, ah, das erinnert mich an Sherlock Holmes. Wo ja nicht mal Conan so aufdringlich damit ist. Also das ist, finde ich nicht gut. Ich finde, Mitsuhiko ist hier zu schlau. Also Mitsuhiko ist natürlich schon aufgewecktes Kerlchen und so und ist von den drei normalen Kindern schon das Klügste. Aber hier in der Folge ist er eindeutig zu klug in dem Sinne. Also, dass die Kinder mal so ein bisschen, wenn dann durch Zufall und was dann, dass irgendwas ein Detail durch die Augen der Kinder dann besonders auffällt und dass die da mal so ein bisschen gut mit dabei sind, okay. Aber hier war er mir deutlich zu klug. Also, dass er hier den Fall quasi so komplett alleine löst und so, das ist nun mal nicht das Niveau von Mitsuhiko. Und ja, ich kann schon verstehen, dass man vielleicht dann so Folgen hat, wo man ihn so mehr in den Vordergrund stellt. Aber ich finde, hier wurde er einfach nicht so dargestellt, wie wir ihn sonst kennen. Und wie gesagt, das mit dem Sherlock Holmes, das ist seit der ersten dieser Mitsuhiko-Folgen mir ein Dorn im Auge, dass sie ihm das jetzt plötzlich andichten. Und ja, deswegen dementsprechend, den Fall fand ich maximal nur okay, aber so wie er umgesetzt wurde, nicht so toll. Und diese ganzen Sachen mit Mitsuhiko nervt mich weiterhin, deswegen habe ich hier eher die Augen verdreht und keinen großen Spaß an dieser Folge gehabt. Ja, das hatte ich auch wirklich nicht. Ich empfand es wirklich als überflüssig und auch sehr schwierig und ja, zusammenhanglos. Fangen wir doch am Anfang an. Wir sind auf einmal bei diesen beiden Brüdern, die komisch gekleidet sind, ja, weil offensichtlich die für ein Theater vorsprechen wollten, was wir aber irgendwie gar nicht so wirklich mitbekommen. Und dann, ja, am Anfang geraten die in Streit, gehen auseinander. Dann erzählt der Bruder irgendwie was von, ja, diese Rolle und da kommen sie dann irgendwie drauf zu sprechen, also auf den Streit irgendwie so dann gar nicht groß war, dann kommt diese mit der aus, sie machen, die haben die für die Rolle vorgesprochen, ja, ich war wie für die Rolle gemacht und dann kommt Mitsuhiko, oh, das erinnert mich an diese eine Sherlock Holmes Geschichte, so völlig zusammenhanglos, dachte ich, hä, wo kommt denn jetzt das her? Ja, natürlich mussten sie irgendwas Sherlock Holmes mäßiges einbauen, weil es heißt ja Mitsuhikos Detektivbuch und die haben ja da diese Sherlock Holmes Sache eingebaut. Was, wie gesagt, Lasse schon abgetan hat und auch ich finde das nicht gut. Und das wirkte so, oh, wir müssen das noch ja irgendwie einbauen. Jetzt hauen wir das einfach mal so random, nur weil er sagt, ja, ich kam rein und dachte, ey, die Rolle ist wie für dich gemacht. Das erinnert mich irgendwie an. Wie erinnert? Nein, also weg. Und dann muss er das erzählen. Und dann ist auch schon wieder das Thema durch. Dann irgendwie waren sie plötzlich bei dem Typ zu Hause. Keine Ahnung, warum. Ja, um das zu untersuchen, dass da niemand in den Tunnel gräbt, irgendwo anders hin. Das war ja die Idee. Ja, aber das war irgendwie so richtig, ja. Also, weiß ich nicht. Also es gab, er hat ja, ja, weiß ich nicht, das hat sich mir nicht so wirklich, ich dachte, warum auf einmal, naja. Ja, und dann die andere Sache dann mit Conan und Ai, die gehen da über die Straße, werden davon dann von dem Typ da verfolgt und denken, man weiß überhaupt nicht, warum ist der da? Und dieser Verfolger, entweder habe ich ihn nicht mehr entdeckt, ausgeblendet oder wie auch immer, ich glaube, der kam nie wieder vor in der Episode. Also keine Ahnung, was der gemacht hat, außer den da einmal in der Szene zu verfolgen. Dann war er weg und ward nicht mehr gesehen, zumindest von mir nicht mehr. Und ja, dann, ja, die Geschichte mit den Vasen, okay, das war dann nochmal so ein bisschen, sie haben versucht, da einen Fall reinzubringen und auch das mit dem falschen Poststempel oder ne, diese Ungereimtheit, ja, das war noch okay, hätte man darauf aufbauen können. Dann aber auch so wieder richtig random reingeworfen, dass da diese Diebesbande war und dann noch die beiden Kommissare da sind und sagen, ja, hier kann sein, dass wir vermuten, dass der das ist. Warum auch immer, weil er ein paar Mal mehr aus dem Haus geht, oder habe ich auch nicht ganz gecheckt. Nur deswegen ist man ja nicht verdächtig. Also, weiß ja, das hat sich war auch irgendwie total komisch. Also ja, es waren immer mehr so komische Ungereimtheiten, auch dann gegen Ende, als dann der Einbruch da war und ja, wenn der, ob er den dann erkannt hat oder nicht oder wie auch immer. Also das war alles sehr, sehr merkwürdig. Das hatte mich am Ende sowas von unzufrieden dargestellt, wo ich dachte, nee, das hätte sich auch komplett sparen können. Also, ja, und leider vermutet das Ende, dass das nicht das Ende war, denn Mitsuhiko will noch weitere Fälle in seinem Buch notieren. Und ich fürchte, es kommen noch weitere Detektiv-Mitsuhiko-Bücher auf uns zu und gerade nach dieser Episode muss ich sagen, nee, bitte nicht. Also hört doch mal auf damit. Dann macht lieber ein Remaster oder lasst es ganz ausfallen. Aber das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Da habe ich echt gedacht, Alter, nein, bitte. Das will ich gar nicht schreiben, was hier passiert ist. Nee, das macht doch keinen Spaß, sowas. Vor allem, es war ja auch wieder so ein klassischer Fall, wo man überhaupt nicht mitraten konnte, weil im Endeffekt, als klar war, in dem Moment, als klar ist, oh, die beiden Brüder sind's nicht, überlegt man, okay, wen haben wir in dem Fall denn überhaupt noch kennengelernt? Und zack, wieder klar. Super, nice. Es ist halt irgendwie so, es ist halt einfach nur wir. Und dadurch checkt man halt nichts, weil es irgendwie komisch erzählt ist. Naja, egal, vielleicht ist die nächste Episode besser. Ja, wer weiß. Episode 1133. Bester Ehemann. Besuto Hasubando. Ja, und zu der Episode erzähle ich jetzt mal etwas. Kuro, Ran und Conan sind eingeladen auf das Anwesen einer berühmten Politikerin, die mit Kuro über irgendwas sprechen möchte. Sie sind fast alleine in dem Haus. Sie haben wegen der wichtigen Angelegenheit fast alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Es ist nur der Sekretär da von der Politikerin. Und sie werden da ganz schön lange warten gelassen, bis dann plötzlich sich ein Vorfall ereignet, dass da ein maskierter Mann mit einem Messer plötzlich auftaucht. Und der flieht dann, als er Kokoro und so weiter sieht, flieht in ein Nebenhaus, da in den Keller und verbunkert sich in einem Raum, wo zufällig auch der Ehemann der Politikerin drin ist. Oh nein, aber sie können nichts tun, weil er die Tür von innen abgeschlossen und müssen erstmal warten, bis der Sekretär den Schlüssel geholt hat. Und dann öffnen sie das und sehen, oh, der Ehemann hat scheinbar den Angreifer in in Selbstverteidigung, Notwehr erstochen. Ja, Migori und Takagi kommen dazu, untersuchen das Ganze und es scheint alles relativ klar zu sein. Sie wollen dann den Mann trotzdem erstmal abführen, um ihn zu befragen. Und als er dann in seinem Zimmer noch ein paar Sachen kurz erledigen will, benimmt er sich sehr auffällig und Kogoro bemerkt dann, da sind ja hier so Fotos im Müll und so weiter. Und dann merken sie, das Ganze war eine Finte, denn eigentlich wurde der Mann ermordet von der Frau und der Ehemann hat sich das ausgedacht, um das auf sich zu nehmen und ihren Ruf nicht zu beschädigen. Ja, und das war aber auch Selbstverteidigung. Und damit hat sich das Ganze ja geklärt, alles gut. Und Kogoro hat den Fall sogar mal wach gelöst. Aber dann steckt da doch noch ein bisschen mehr Wahrheit hinter, weswegen auch nochmal der schlafende Kogoro zum Einsatz kommt und dann den wahren Täter am Ende überführt. Oh, und dann ist die Folge eigentlich auch schon vorbei. Also wir verbringen hier fast mehr Zeit mit zwei Fake-Fallauflösungen dann tatsächlich als dann mit der richtigen Fallauflösung. Der beste Ehemann, wie hat er euch gefallen? War es dann auch die beste Filler-Folge? Naja, auf jeden Fall war sie besser als die davor. Also ich konnte dem Geschehen folgen und ich fand es eigentlich ganz lustig mit dem Twist, dass Kogoro eigentlich 90% des Falles tatsächlich auch mal selber löst, weil man auch selber so denkt, so hier ist alles fishy, da brennt was in dem blöden Feuer, warum ist da überhaupt Feuer an? So ungefähr. Und man kann halt irgendwie so ein bisschen, ist halt schon fast zu leicht, aber deswegen macht es halt auch irgendwie Sinn, dass Kogoro darauf kommt. Auf den Anfang, aber ich muss dann sagen, der Kniff dann am Ende, dieses kleine Müh extra, das hat es für mich dann nicht gemacht. Also ich habe mir dann gedacht, ist so okay und dann auch irgendwie nur so mit am Ende eigentlich eher an einem einzelnen Indiz und dann halt der Überführung über Geständnis, wo ich mir so dachte, so ich so irgendwie weiß ich jetzt nicht, das hat mich jetzt irgendwie dann doch nicht so glücklich gemacht, beziehungsweise hatte ich mir mehr davon erhofft, dass jetzt noch das große Extra-Ding kam, auch wenn ich mir bewusst war, dass eine Fehlerfolge ist und wahrscheinlich nichts kommen können. Aber wie gesagt, also bis dahin habe ich so gedacht, ich so ja, okay, ist mal ganz interessanter Ansatz, kann ich besser folgen als der Folge zuvor, bringt mich deswegen nicht direkt in negative Stimmung. Aber das Ende, wie gesagt, irgendwie hat mir das nicht so wirklich geschmeckt, muss ich sagen. Ja, also die Folge war auf jeden Fall interessanter als die davor, da stimme ich auf jeden Fall auch zu. Und auch wie das Ganze eingeleitet wurde. Ein bisschen seltsam fand ich am Anfang halt schon, wo sie da wirklich so mega lange warten mussten, dass sie da nicht auf irgendeine Idee kommen, irgendwas ist hier im Gange, weil ich mir schon dachte, hey, da passiert irgendwas im Hintergrund, irgendwas Kriminelles, weil so lange sind die nicht ohne Grund weg, das heißt, irgendwas passiert und ja, dann ist da halt entsprechend was passiert und auch abgelaufen und alles und ja, ich sag mal so, das war dann alles eigentlich ganz interessant, dem zu folgen, diesem falschen Dingens da. Und dann hieß es plötzlich, ja, ne, so und so war das. Und hat dann eben die Frau gedeckt, weil wegen Ansehen und dies und das und alles schön und alles gut. Und dann dachte man, okay, ja, eigentlich alles schlüssig, alles gut, alles geklärt, aber das kann ja irgendwie nicht sein, weil ich habe noch ein paar Minuten auf der Uhr. Aber irgendwie wirkt das schon alles abgeschlossen. Und dann, ja, dann kam ja noch mal irgendwie dieses, irgendwas ist da doch noch mal. Und dann hat sich's doch irgendwie nicht so abgespielt, wie man uns das aber die ganze Zeit hat glauben lassen wollen. Das war so ein bisschen, und dann musste nochmal der schlafende Kogoro dann am Ende die Wahrheit aufdecken. Er hat ja vorher zwar schon die Wahrheit gesagt, aber das war doch nicht die Wahrheit, obwohl das sich wie die Wahrheit anhörte. Also ja, und auch der Mann selber dann entsprechend oder ja, was sozusagen wieder das Motiv am Ende war, fand ich auch wieder irgendwie sehr seltsam, dass er das irgendwie dann so alles gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und irgendwie war das Ganze dann auch ja letztendlich komplett gegenteilig zu dem, was man einem aufgebaut hat. Also irgendwie, weiß ich nicht. Also das war auch irgendwie nicht so die beste Episode. vielleicht auch komme ich auch mit diesem Gegensatz nicht klar, dass wir die ganze Zeit in die Irre geführt wurden und es wurde uns das glaubhaft gemacht. Und ja, so ist das. Und das ist es jetzt. Verstehe, alles gut, ja. Und dann am Ende, nein, alles falsch, war nämlich so und das in den letzten Minuten nochmal umgepolt werden, also vielleicht kam ich auch einfach damit nicht klar, also zusammenfassend gesagt, die Episode war besser als das Detektiv-Tagebuch, ja, aber es war jetzt auch keine herausragende Episode, die mich vom Hocker gehauen hat, wo ich sage, ach komm, die gucke ich mir in 3 Wochen nochmal an, also war leider auch nicht das Beste, also bester Ehemann war es dann nicht, auch nicht beste Episode. Ja, also bis zu diesem letzten Twist war das schon alles ganz okay, wie das so aufgebaut war und auch mit den Indizien und dass das dann hier das Verhalten da vielleicht ein bisschen zu offensichtlich war, aber dann so im Endeffekt, was Wiebke auch schon gesagt hat, der letzte Twist dann so bewiesen wurde und wie das nachgewiesen wurde, das fand ich dann auch nicht überzeugend. Ich meine, also das war alles nicht konkret genug, als dass ich mir irgendwie denken würde, oh toll, das ist jetzt aber ein guter Twist. Und was mich massiv gestört hat, ist einfach, dass dieser ganze Aufbau eigentlich nicht hätte funktionieren sollen, weil sie verfolgen den und die stehen da vor der Tür und müssen warten, bis der Sekretär irgendwann mal mit dem Schlüssel ankommt. Und Kugoro versucht nur so einmal mit der Schulter die Tür zu rammen. Und dann schaffe ich nicht, müssen wir wohl auf den Schlüssel warten. Und da dachte ich mir, es gibt in dieser Serie so viele Szenen, wo Ranmuri mit einem Karate-Tritt eine Tür aufmacht. Auch in Fallsituationen, wo man denkt, da ist jemand drin und wird vielleicht angegriffen, schnell rantritt die Tür auf und so. Wo sie das auch sehr erfolgreich macht. Und sie haben ja nicht mal irgendwie, weil der Raum ist ja so schalldicht, sie haben ja nicht mal irgendwie noch so eine Zeile gemacht, so die Tür ist irgendwie verstärkt oder so, dass es irgendwie eine verstärkte Panzertür oder sowas ist. Davon wurde uns nichts gesagt, sondern nee, es ist einfach eine Tür mit einem Schlüssel, wo man es halt aufmacht und der einzige Versuch ist Kogoro, der einmal mit der Schulter macht, anstatt dass es ranmacht. Es gibt sogar die eine Einstellung von Con und Ran, die ja so am Warten sind. Ja, genau in dem Moment musste ich nämlich daran denken und jetzt tritt ran und dann hat sie nicht getreten. Ja, und dann wäre das Ganze ja sowieso, diese ganze Scharade mit dem Umziehen, hätte ja alles nicht funktioniert, weil er nicht genug Zeit gehabt hätte. Aber ich meine, es gibt so viele Folgen. Also ich finde es ja toll, dass Ranma wieder dabei ist, weil ich mag diese, es ist nur und Kogoro und Conan ohne Ran. Ich finde Ran toll und ich freue mich über jede Episode, wenn Ran dann auch mal wieder dabei ist. Nur in dieser einen Episode war es tatsächlich für die Handlung abträglich, dass Ran dabei war, weil man sie halt dabei hatte und sie dann nicht so benutzt, wie man sie eigentlich hätte benutzen sollen, wie es in der Serie bisher schon sehr, sehr oft der Fall war. Und das hat mich sehr frustriert an diesem ganzen Setup überhaupt. Und das dann mit dem unbefriedigenden Twist am Ende hat mir dann doch bei mir einen sehr frustrierten und negativen Eindruck im Endeffekt hinterlassen. Wie kann ich das verstehen? Ich musste das auch an der anderen Stelle denken, wenn du das so sagst. Ne? Ich meine, da nimmt das Messer und die haben dann irgendwie Schiss, dass dieses Briefmesser-ähnliche Ding. Und die haben dann irgendwie Schiss, dass er sich selber oder sowas antut. Normalerweise, wer ran ins Karate tickt, dann tritt dann das Erste, was den Typen dann entwaffnet. Also im Normalfall wäre das vielleicht auch da passiert. Ich habe mich echt gefragt, warum sie ran mit da reinschreiben. Also, nur um sie dann nicht zu nutzen. Naja. Also Filler eher Fui, Manga Hui, so in diesem News-Podcast war jetzt quasi unser Fazit dazu. Wir hatten in diesem Monat nur 3 Anime-Episoden und noch eine aus dem Juli, die wir jetzt noch mit reingezogen haben, weil das ein Zweiteiler war. Am 10. August gab es keine Episode wegen Olympischer Spiele wieder und am 31. August gab es jetzt auch keine Episode wegen einem Charity-Ding, was wieder den ganzen Tag läuft, weswegen Con ausfällt. Und dann als nächstes gibt es erst am 7. September wieder eine Folge und das ist ein Remaster. Episode 826, Die schöne Frau, Lügen und Geheimnisse, wo die Frau, die schöne Frau macht Con auch schöne Augen, was irgendwie ein bisschen weird ist, aber naja. Die Episode kommt dann und was den restlichen September läuft, das wissen wir aktuell noch nicht. Aber ja, Olympische Spiele, Charity-Veranstaltungen und viele Remaster in letzter Zeit kriegen wir nicht gerade viel neue Folgen Detective Conan präsentiert. Aber wenn ich dann auch so manche der Filler-Folgen gucke, ist das vielleicht fast sogar was Gutes. Also noch ein viertes Detektiv-Notizbuch oder noch einen besten Ehemann brauche ich echt nicht. Und ja, mal schauen, was dann im restlichen Monat September noch gezeigt wird. Und im Detail besprechen wir die Folgen dann im nächsten News-Podcast. Und dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieses Conncast-News-Podcasts angelangt. Diesmal wieder die gewohnte Länge dank der Anime-Episoden. Und ich verweise jetzt nochmal auf unsere üblichen Projektseiten. connews.org, da findet ihr alle News rund um Detektiv Conan und Gosho Aoyama. Conforum.org, da könnt ihr mit Leuten diskutieren. Wenn ihr lieber mit Leuten chatten wollt, haben wir auch einen Discord-Server. connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Wenn ihr Sachen zur Serie nachlesen wollt, wie zum Beispiel, wo das Blue Wonder aufbewahrt wurde oder welche sieben Leute Kaito Kid in Film 19 entgegengestanden haben, dann könnt ihr das im ConWiki tun, conwiki.org, und könnt auch selber Wissen beitragen. Es ist ein Mitmach-Wiki. Auf Social Media findet ihr uns. Auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram, auf Mastodon, auf Blue Sky und auch auf Threads. Und da überall unter dem Handle @connews, da findet ihr uns überall, wo ihr wollt. Und unterstützen geht über unseren Patreon-Account, indem ihr einkauft über unsere Amazon-Affiliate-Links oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, auch ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet einen genauso ereignisreichen Conan-Monat wie ich. Auch von mir bis zum nächsten Podcast und noch schöne Schwitzen und im Zweifel viel Spaß beim Kinofilm, wenn ihr jetzt in der nächsten Woche noch da reingeht. Bis dahin, tschüss!